Ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie meine Welt zerbricht, wie meine Welt zerbricht. Ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie meine Welt zerbricht. Meine Träume treiben mich in die Höhe, so hoch, dass man nur tief fallen kann. Und nun liege ich hier auf dem Boden, nach einem langen Sturz kam ich an. Und es schmerzt in meiner Brust, Enttäuschung hat mich übermannt. Ja, ich weiß, ich muss tapfer sein, doch ihr müsst verstehen. Ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie meine Welt zerbricht, wie meine Welt zerbricht. Ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie meine Welt zerbricht. Früher lebte ich in einem Land voller Ängste, die Dämonen hatten mich in der Hand. Doch dann misstraute ich ihren Stimmen und wanderte aus in ein neues Land. Doch der Weg forderte von mir das Leben, ohne Schuhe musste ich ihn gehen. Ich vertraute der Stimme der Liebe, doch Liebe tut weh. Ja, mein Herz tut weh, wenn ich seh, wie meine Welt zerbricht, wie meine Welt zerbricht. Ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie meine Welt zerbricht. Wie meine Welt zerbricht. Wie meine Welt, wie meine Welt, wie meine Welt zerbricht, wie meine Welt zerbricht. Oh ja, mein Herz tut weh, wenn ich sehe, oh, wie meine Welt, wie meine Welt.